Deutsche Jugend unterwegs und Streit zu suchen. Das Bad ist voll, es ist gut. Mittelland von deutscher Wut. Sie haben Narrenfreiheit auf deutschem Boden und nur selten wird ihnen Parolen geboten. Die Polizei interessiert sich einen Dreck dafür. Es ist immer der Deutsche, der provoziert. Das Bad ist voll, es ist gut. Bitte einfach dein Mut. Sie denken, sie können sich hier alles erlauben. Jeden, der sie hat, zieht auf die Schnauze hauen. Sich zu Schläge auf Banden zu probieren, das ist ihre Art, sich zu integrieren. Das war sich voll, es ist genug. Bringt ihr euch mal deutscher Mut. Das ist voll, es ist genug. Bringt ihr euch mal deutscher Mut.